Wieder mal hab ich genug, wieder mal mach ich einen Zug durch die Gemeinde. Stehe hier und da und trinke Schnaps und Bier, noch ein Schnaps erwirrt. Hey Kumpan, komm hock dich her, sieh mal diesen Nuluwer. Lass man, sag ich heute nicht, ich fahr heut ne andere Schicht. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen. Bei Paula sind sie schon so weit, sie grölen aus der braunen Zeit. Lieber also weitergehen zu Kurt, wo die Propheten stehen. Noch ein Schnaps erwirrt. Eugen sagt, drei Jährchen dann, dann ist China da und dann geht's ran. Falsch war damals Stalingrad, wartet, auch der Iwan zahlt. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen. Im Bürgerstübchen hocken die Notablen, trinken Wein und sie erzählen von Frau Wirtin und sie wischen sich den vollen Mund. Noch ein Schnaps, Herr Wirt. Nee, den Witz kennt man noch nicht. Frau Wirtin, mitten ins Gesicht. Lachen, Mensch, schau, da ist er. Komm, hock dich hin, schon lang nicht mehr. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen. Schelieselotte, tanzen sie, ein Dicker sitzt auf Inges Knie. Seine Frau hat Krebs, schluchzt er, und Rita fragt, wie's mit uns wär. Noch ein Schnaps, Herr Wirt. Lass man, sag ich heute nicht, ich fahr heut ne andere Schicht. Der Dicke tanzt jetzt einen Twist, wobei er eine Bockwurst isst. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen. Speckmond im Antennenwald, ein Italiener torkelt lallt und schimpft auf diese dreckige Stadt, die zu viele Kneipen hat. Noch ein Schnaps, Herr Wirt. Ob er noch am Bahndamm steht, der Ginster, ob er jetzt wohl blüht. Natürlich sagt der Wirt und gähnt, die Kellnerin am Ecktisch pennt. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen. Am letzten Tresen stehen drei Kumpel Arm in Arm dabei, singen sie, dass ein Tag so schön wie heute dürfte nie vergehen. Noch ein Schnaps, Herr Wirt. Morgen früh, da dusche ich, turne und rasiere mich, so wie jeden Tag, und dann heißt es wieder, life is fun. Zahlen raus, weiterziehen, irgendwohin fliehen.